wart ja schon eigentlich jung. Da han ich dich dann zu gesehen. Ich dachte nur, wie sprech ich dich an? Und wie komme ich an dich ran? Ja, dann hättest du mich so schön angelacht und ich an dann im Brot neu gedacht. Dann hätt mich dann ganz mutig gemacht, dann hab ich dir uns leicht gesagt. Ich will mein Herz an dich verschenken, weil ich glaube, dass es Liebe ist. Ich will auch nicht an morgen denken und dass dich ein anderer küsst. Ich will mein Herz an dich verschenken, weil ich glaube, dass es Liebe ist. Ich will auch nicht an morgen denken und dass dich ein anderer küsst. Lalalala. Da wedelt schon hell und ich weiß genau, was ich will. Ich lass dich nicht jung so allein. Am besten ich bring